Der unablässige Terror bedrückte die Italiener. Ein Priester aus Detroit formulierte, sie fühlten sich von den Amerikanern verachtet. Noch schärfer als zuvor unterschied man nun zwischen Einwanderern aus Nord- und Süditalien. Der Sizilianer ist blutrünstig und heimtückisch, hieß es in einer Petition an den Untersuchungsrichter von Manhattan, unterzeichnet von 200 norditalienischen Frauen. Er stiehlt, lügt und fälscht. Er ist überheblich und rachsüchtig. Er gehört zur Black Hand. Er erpresst, er ist ein Bombenleger und von Natur aus feige. Wenn die Regierung Frieden will, wenn sie Ruhe in Amerika will, müssen wir die Einwanderung aus Sizilien verbieten. Der einzige Silberstreif am Horizont zeigte sich in einer Richtung, in die Petrosino lange hoffnungsvoll geblickt hatte. Seit Jahren ermutigte er die Italo-Amerikaner, sich ein Herz zu fassen und sich gegen den Bund zu organisieren. Das geschah nun in Chicago. Am 17. November luden prominente Italo-Amerikaner zu einer Versammlung in die Rotti Hall. Über 1000 Menschen kamen und bezeugten dicht gedrängt die Gründung der White Hand. Unter dem Geraune der anwesenden Männer trat Stephen Malato aus Chicago ans Rednerpult. Er ließ den Blick über die Mailänder, Sizilianer, Kalabrier und Campanier in der Menge schweifen, die sich in ihren Dialekten unterhielten, und bat um Ruhe. »Binnen eines Monats werden wir die Black Hand besiegen«, hob er an. »Wir beschaffen die Beweise, um diese Erpresser zu überführen, dann ist Schluss.« Malato verlas die Leitlinien der White Hand, die sowohl Ängste als auch Hoffnungen der Italiener ansprachen. Die Anwesenden gelobten, die von der Black Hand geschaffene Last aus Schrecken und Geheimnis aus der Welt zu tilgen und die öffentliche Meinung Amerikas von ihren Vorurteilen gegen Italiener zu befreien. Die White Hand sollte nicht nur Verbrechen bekämpfen, sondern auch den Ruf der Italiener wiederherstellen. Keine Waffenruhe, war die Parole jenes Abends. Schonungsloser Krieg.